Inmitten unserer dunklen Stadt hat Fritz seinen Schlüssel für jedes Dach. Dass er diesen hat, wird nicht hinterfragt, denn unser Fritz, der versteht's einfach. Wenn er das Gesocks von den Dächern wirft, dann jubeln alle Leute. Und in diesem Asylantenpfuhl gibt's immer fette Beute. Fritz, Fritz, der Dächermann, mit einem Wurf, da fängt er an. Von den Dächern wirft er den Dreck, ruckzuck und der Dreck ist weg. Mit einem Wurf, da fängt er an. Fritz ist unser Dächermann. Bei uns gab's wieder so ein Einzelfall. 10 Männer stiegen über ein Mädchen her. Das war zum Tatzeitpunkt 14 Jahre. Aus Nordafrika kamen die Täter her. Weggeschnappt wurden die Täter von unseren Jungs. Fritz lässt uns auf die Dächer froh und runter. Vom Dach aus dem 20. Stock fallen die Täter nun herunter. Fritz, Fritz, der Dächermann, mit einem Wurf, da fängt er an. Von den Dächern wirft er den Dreck, ruckzuck und der Dreck ist weg. Attentat. Die Politiker sülzen mal wieder daher, doch wir fragen unseren Fritz um Rat. Den Attentäter hat er verschwinden lassen bei Nacht und Nebel, die Beseitigung in die Häuserschlucht.